Hallo, liebe Freundinnen und Freunde, liebe Jugendliche, liebe Erwachsenen. Ich bin Michel, Mitglied der internationalen und unabhängigen Jugendorganisation Revolution. Und ich freue mich, dass so viele zahlreich gekommen sind, gerade von uns Jugendlichen, weil wir jetzt in der Lage sind, der Jugend wieder eine Stimme zu geben. Die Ereignisse der letzten Tage haben einiges klargemacht. Die deutsche Regierung wollte den G20-Gipfel dieses Jahr zu einer Machtdemonstration machen. Und zwar im doppelten Sinne. Sie führt den G20-VertreterInnen den Glanz des deutschen Imperialismus vor. Und noch viel wichtiger, sie will zeigen, dass sie diesen verbrecherischen Gipfel in einer europäischen Großstadt abhalten kann. Auch gegen den entschlossenen Widerstand von mehreren 10.000 Menschen, wenn nicht sogar 100.000 Menschen. Dafür war ein jedes Mittel recht. Das Demonstrationsrecht wurde eingeschränkt. Die Polizeigewalt hat uns schockiert. Massenhafter Einsatz von gezielten Schlägen auf unseren Schädeln, von unseren Freunden und auf Freunde, die auf dem Boden immer noch weiter eingetrampelt und raufgekloppt wurden, hat uns schockiert. Genauso wie das gezielte Provozieren und das Schüren von Massenpaniken und der blinde Einsatz von Wasserwerfern. Das alles ist eine Taktik, um diesen imperialistischen Gipfel, der nicht gewählt ist, zu verteidigen. Und wir sind hier, um eine Alternative aufzuzeigen, indem wir uns als Jugendliche von den Widersprüchen befreien müssen. Egal, ob die Widersprüche in der Schule, in der Lohnarbeit, in den Universitäten oder in den Kriegsgebieten der Welt sind. Wir kämpfen hier für unsere Zukunft, für eine klassenlose Gesellschaft, für eine Welt ohne Krieg, ohne Patriarchat, ohne Macker, ohne Grenzen, ohne Rassismus und Sexismus. Um diese Widersprüche zu überwinden, müssen wir die materielle Basis verändern. Die Bourgeoisie enteignen und die Produktion nach unseren Bedürfnissen organisieren. Wir wollen nicht, dass deutsche Waffen in die Türkei und Saudi-Arabien geliefert werden, womit andere Menschen umgebracht werden. Wir wollen nicht, dass Europa eine Festung bleibt und Menschen zu Tausenden im Mittelmeer ertrinken. Wir wollen die Demilitarisierung der Schulen, einen Lehrplan an den Schulen und Universitäten, mit denen es Spaß macht zu lernen, wo wir für uns selber lernen, fürs Leben lernen und noch viel wichtiger für unser Umfeld lernen. Schluss mit Zeit- und Leiharbeit, hoch mit den Löhnen in den Ausbildungsverträgen. Wie können wir uns von unseren Eltern emanzipieren, wenn wir zu einem Hungerlohn arbeiten müssen in unserer Ausbildung? Kapitalismus funktioniert nur global. Unsere Befreiung funktioniert nur international. Darum solidarisieren wir uns mit den Kämpfen in Palästina und Kurdistan. Verändern können wir das System aber nur, wenn wir uns massenhaft organisieren. Nur so können wir das System überwinden, den Kapitalismus überwinden und uns auch vor dieser Polizeigewalt und Polizeiwillkür schützen. Darum, kommt zu Revolution, kommt zu unseren OGs in einzelnen Städten, macht euch schlau, bildet euch massenhaft mit uns. Dankeschön.